Die Fälschung der Germania des Tacitus. Überleitung. Die historische Quellenforschung befindet sich in einer schweren Krisis. Gekennzeichnet wird diese Krisis durch das Symptom, dass die Fachleute nur noch eine Methode handhaben können, um die Echtheit der mittelalterlichen Überlieferung zu retten: die Erklärung aller Quellenrätsel vermittels abgrundloser Dummheit mittelalterlicher Urkunden- und Chronikenschreiber. Die Ursache dieses unbehaglichen Zustandes vermögen die Fachleute nicht zu erkennen, da sie von der Empirie ihrer Methoden nach wie vor überzeugt sind. Unsere Methode beruht doch fest und sicher auf der Evidenz des Augenscheins, auf den materiellen Merkmalen der Geschichtsquellen, rufen sie aus. Damit hat es allerdings seine Richtigkeit. Aber leider haben die Quellenforscher infolge ihrer Autoritätsgläubigkeit versäumt, vor Aufstellung ihrer Methoden zu prüfen, ob nicht die Möglichkeit besteht, dass die mittelalterliche Geschichtskugel gedreht, das heißt, die Überlieferungsmasse als Ganzes künstlich modifiziert sein könnte. Folgender Vergleich kann gut zur Klärung der Sachlage dienen. Im Gebiete der Astronomie enthält das ptolemäische System formal keinen Widerspruch. Alle Einzelheiten des Systems sind formal miteinander verträglich. Wie verhält es sich aber mit den Voraussetzungen dieses Systems? Auch Ptolemäus ging ja von der Evidenz des Augenscheins, von einer unzweifelhaften Gewissheit aus, von der ruhenden Erde und einer als Ganzes rotierenden Fixsternsphäre. So haben auch unsere Historiker ein gewiss sehr schönes und kunstvolles System mit einer ruhenden Erde, und diese ruhende Kugel ist für sie der unzweifelhafte echte Grundstock der mittelalterlichen Überlieferung. Dass unter den Fachleuten Autoritätsglaube immer noch kein leerer Wahn ist, bezeugt ein Zwischenfall, der sich vor etwa 2 Jahrzehnten anlässlich der Veröffentlichung einer neu entdeckten Fassung der Vita Benonis durch Tangel ereignete. Tangel bemerkt in seiner Vorrede: Infolge der laut gewordenen Bedenken, etwa auch an der Echtheit der neuen Vita Benonis zu zweifeln, wäre eine Ungeheuerlichkeit, die ich weit abweise. Dagegen wandte sich nun Ilgen in begreiflicher Aufregung: Das heißt denn doch nichts anderes, als den Autoritätsglauben als Richtschnur auch für die geschichtliche Forschung aufstellen wollen. Soweit ist es hoffentlich auf unserem Wissenschaftsgebiet noch nicht allgemein gekommen. Es ist nun gar nicht so sehr der Autoritätsglaube, den ein Fachmann dem Jünger sanft oder mit Nachdruck einflößen möchte, bedenklich, sondern das größte Verhängnis liegt in der noch immer ungeheuren Wucht des Autoritätsglaubens, der von den Überlieferungsquellen selbst ausstrahlt und den Fachmann zum demütigen Sklaven macht. Schon Bacon verkündet, der Zweifel sei der Vater der Wahrheit. Sein Wort hat bis heute noch keinen bemerkenswerten Widerhall unter den kritischen Quellenforschern gefunden, denn wir erinnern uns der Mahnung eines Forschers, dem pikanten Reiz des kritischen Argwohns nach Kräften zu widerstreben. Siehe Heft 2. Im vorliegenden Schlussheft wird mit dem Nachweis, dass die universale Fälschungsaktion auch die Germanenberichte römischer Schriftsteller zusammenfabriziert hat, die Beweiskette geschlossen. Erstes Kapitel: Die Urheber der Fälschungsaktion. Als im ersten Hefte zum ersten Male der Gedanke einer universalen Geschichtsfälschungsaktion ausgesprochen wurde, lautete angesichts der anstürmenden Einwendungen und Bedenken unsere erste Frage: War denn im Mittelalter eine derartige Unternehmung überhaupt möglich? Unsere Antwort darauf besagte schon an dieser früheren Stelle: Vorausgesetzt, dass gewisse Bedingungen tatsächlich gegeben waren, dann muss die Möglichkeit einer umfassenden, planmäßigen Verfälschung der Überlieferung zugestanden werden. Welcher Art mussten diese Bedingungen sein? Wir skizzierten sie bereits wie folgt: Eine universale Fälschungsaktion im Mittelalter ist nur denkbar unter der Voraussetzung, dass eine weit verbreitete Vereinigung von Menschen existiert, die allesamt gleich starkes Interesse an den beabsichtigten Fälschungen hegen. Damit der Gedanke einer universalen, systematischen Verfälschung der Vergangenheit überhaupt ernstlich erwogen werden kann, ist erforderlich, dass bereits eine über das ganze mittelalterliche Europa zerstreute, straff organisierte Gesellschaft vorhanden ist. Eine Einzelperson, auch eine kleine oder größere Vereinigung von Gleichgesinnten, wird eine Aktion, die auf eine allgemeine, systematische Verfälschung der historischen Tatsächlichkeit hinausläuft, nicht im Ernste in Erwägung ziehen. Das Aussichtslose eines derartigen Schrittes liegt hier von vornherein allzu klar auf der Hand. Ein ganz anderes Ansehen gewinnt jedoch der Plan einer universalen Fälschungsaktion, wenn er im Schoße einer straff organisierten Gesellschaft von Weltbedeutung geboren ist. Wenn eine solche Interessenvereinigung außer der genügenden Anzahl von Mitgliedern im Besitze der notwendigen wissenschaftlichen und auch materiellen Mittel ist, so liegt die Möglichkeit des Gelingens eines so gewaltigen Planes durchaus vor. Wir werden zugeben müssen, dass im Mittelalter eine machtvolle, weltumspannende Organisation, welche über das gehörige wissenschaftliche Rüstzeug verfügte, sehr wohl in der Lage war, eine Fälschungsaktion größten Stils erfolgreich ins Werk zu setzen.